Vielleicht kurz zu mir. Ich wohne jetzt schon seit einiger Zeit in Göttingen und bin zu dem Thema gekommen oder beschäftige mich schon seit einiger Zeit so in meiner politischen Arbeit damit und jetzt seit einigen Jahren auch schon auf wissenschaftlicher Ebene. Also ich promoviere gerade zu dem Thema und zwar konkret zu den linken Unabhängigkeitsbewegungen in Spanien, also Baskenland und Katalonien, und mache da so eine Untersuchung oder eine Kritik am linken Nationalismus. Ich hatte ja auch letztes Jahr in Bremen einen Vortrag zu linken Nationalismus gehalten. Ich glaube, das war so ein bisschen der Anlass, warum ich auch jetzt hier eingeladen wurde. Sollte das aber ein bisschen allgemeiner halten, das habe ich auch getan. Auch noch als Vorbemerkung, aufgrund von so einer zeitlichen Begrenztheit von so einem Vortrag werden manche Aspekte, die auch zum Nationalismus dazugehören, nur am Rande angeschnitten oder auch gar nicht. Das wäre Antisemitismus, Staatskritik, was aber ja hier auch schon Thema war, oder auch der Gender-Aspekt. Und genauso zu der Stoßrichtung des Vortrags, wie man vielleicht auch schon gleich an diesem eher schrecklichen Bild sieht. Ich hätte da jetzt auch irgendwelche Bilder von Leichenbergen oder Kriegen hinsetzen können. Ich denke aber, dass es so ein bisschen Common Sense hier ist, dass Nationalismus per se erstmal nicht was Gutes ist. Und mir geht es aber vor allen Dingen darum, dass ich es wichtig finde, dass man das Phänomen versteht und dass man auch so seine Macht und Wirkmächtigkeit, die er bis heute besitzt, nachvollziehen kann. Soweit zur Vorbemerkung. Ganz kurz nur zum Aufbau. Ich werde kurz was zur Hegemonie der nationalen Denkform sagen. Dann erklären, oder was heißt erklären, bestimmen, was ich unter Nationalismus verstehe, also eine kleine Begriffsbestimmung machen, um dann zur Geschichte des Nationalismus zu kommen, wie er ist entstanden, wie hat er sich transformiert, also da geht es vor allen Dingen um eine inhaltliche Bestimmung, in welchem Rahmen sich der Nationalismus da bewegt hat und was für Erscheinungsformen er aufgenommen hat. Deswegen auch dann nochmal kurz am Schluss gehe ich auf die nationalen Befreiungsbewegungen und Ethnonationalismus ein. Dann komme ich zur kritischen Theorie des Nationalismus. Das ist kritische Theorie, ruhig mit kleinem K denken. Also es geht um kritische Nationalismustheorien, was er eben mit der Moderne zu tun hat, wie weit Ökonomie und bürgerliche Gesellschaft damit reinspielen und dann Nationalismus als Ideologie. Also das ist so der Versuch, einen ideologiekritischen Ansatz darzustellen und mit dem den Nationalismus zu untersuchen. Und eben zum Schluss dann Kritik des Nationalismus, was ich denke, was so die Hauptkritikpunkte sein sollten oder wie eine Kritik, die eben auch wirksam, möglicherweise auch in die Praxis umsetzbar sein könnte, wie die auszusehen hat oder was für Ideen es da gibt. Und dann hoffe ich, dass wir am Schluss in eine gute Diskussion reingehen. Zwischenfrage stellen. Als Ja. Das kommt auch drin vor. Solche Sachen würde ich dann in der Diskussion dann bei den Nachfragen, also vielleicht erstmal hören, was alles drin ist im Vortrag. Ja, zur Hegemonie der nationalen Denkform. So eins der Bilder, was ihr bestimmt auch noch in, ich hoffe mal, eher schlechte Erinnerungen als gute Erinnerungen habt. Nation ist eben bis heute die machtvollste Quelle kollektiver Identität. Also die Beispiele sind unendlich und oft verliert man das aus den Augen, finde ich. Also heißt, auf dem Weltmarkt handeln Nationalstaaten und multinationale Unternehmen die Geschäfte aus, die Vereinten Nationen bestimmen die internationale Politik. Weltmeisterschaften werden von Nationalmannschaften bestritten, Nationalfahren, Nationalfeiertage, also er ist einfach überall. Man kann das Nationale als das grundlegende Ordnungsprinzip des 21. Jahrhunderts betrachten, ohne Frage. Das heißt, du bist Deutschland, wir sind Papst und so weiter und so fort. Also jeder Mensch ist Teil einer bzw. seiner Nation, ob er dies will oder nicht. Das ist ja genauso, dass man bei Katastrophen oder Flugzeugunglücken wird man dann zuerst über die Toten der eigenen Nation informiert, so als ob man nahe Angehörige verloren hätte. Und genauso, das kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch, wenn man ins Ausland reist, dass eine der ersten Fragen, vor die man gestellt wird, ist die Frage nach der Herkunft. Und da ist eben, und das finde ich das Interessante, nicht die soziale Herkunft gemeint, die ja eigentlich weit mehr Aussagekraft besitzt über die Lebensverhältnisse, in denen man steckt, sondern es ist eben die nationale Herkunft gemeint. Also die nationale Denkform ist in den globalen politischen, wirtschaftlichen Strukturen ebenso bestimmt wie in den Bewusstseinsformen. Und die Vorstellung einer Welt aus Völkern und Nationen prägt die Wahrnehmung der Menschen. Genau, und in dem Vortrag soll es eben jetzt darum gehen, welche Probleme das mit sich bringt, wie eine wirksame Kritik daran aussehen kann und wie auch in dem Einleitungstext von dieser Intro-Reihe gesehen habe, da steht das eben auch drin. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass eine Kritik voraussetzt, dass man eigentlich weiß, worüber man redet und was dieses Phänomen ausmacht. Daher möchte ich jetzt kurz zu was Nationalismus, also es gibt gerade in der Forschung unzählige Definitionen, Typologisierungen, Abgrenzungen, das ist völkisch, ethnisch, kulturell, republikanisch, offiziell, oppositionell, integral, Risorgimento und so weiter und so fort. Unter linken Theoretikern und Theoretikerinnen ist auch noch beliebt, so eine Unterscheidung zu machen zwischen einem Befreiungs- und einem Unterdrückungsnationalismus. Da werde ich später noch drauf eingehen. Diese ganzen Unterscheidungen besitzen eine gewisse Berechtigung aufgrund der tatsächlich sehr vielfältigen Erscheinungsformen, die Nationalismus angenommen hat. Gleichzeitig stellen sie aber auch ein Problem dar, weil sie von einem Verständnis des Phänomens wegführen. Also sozusagen von dem, was all diese Erscheinungsformen des Nationalismus eint. Das kann man das nationalistische Prinzip nennen. Und das gilt dann besonders, finde ich, auch für solche Wortschöpfungen wie Patriotismus, nationale Identität, Nationalbewusstsein, die ja in der Regel verwendet werden, um sich eben von dem gerade in Deutschland in Verruf geratenen Begriff des Nationalismus abzugrenzen und so eine Trennung aufzumachen zwischen einem aggressiven, bösen Nationalismus und einem guten, integrierenden Patriotismus. Aber Nationalismus fängt eben nicht erst dort an, wo er sich aggressiv äußert, wo Großmachtfantasien geäußert werden oder Deutschland über alles gefordert wird, sondern er beginnt früher. Und die drei entscheidenden Punkte, die die nationale Denkform oder eben den Nationalismus ausmachen, ist zum einen, dass das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Nation, der Legitimation von politischen und sozialen Ansprüchen dient. Also so eine Identifikation mit Kollektiven erfüllt natürlich auch noch andere Funktionen. Das Spezielle eben an der nationalen Identität, an der sogenannten, ist eben, dass es mit einem subjektiven Rechtsanspruch verbunden ist. Also der kann total verschieden sein. Die Forderung nach Selbstbestimmung in einem eigenen Staat, die ja oft aufgestellt wird, oder auch nur das Recht, mich für meine Nationalmannschaft freuen zu dürfen. Die Einforderung eines Arbeitsplatzes, der Schutz der Heimat vor Überfremdung oder auch die Wiederherstellung eines Staatsgebietes, wie es vermeintlich mal in der Vergangenheit existiert habe, als es in der Regel weder den Staat noch die Nation gab, für die das gefordert wird. Aber eben das grundlegende nationalistische Prinzip bleibt das gleiche. Den zweiten wichtigen Punkt ist, dass die Menschheit in Völker bzw. Nationen eingeteilt ist, die inhaltlich durch gemeinsame Kultur, Geschichte oder Abstammung bestimmt werden. Das bedeutet, dass die Nation im Denken oder in der Wahrnehmung der Leute besteht eben nicht aus den konkreten Individuen, sondern es ist etwas Überindividuelles, etwas dem Menschen Außenstehendes. Und auch da gibt es eben große Unterscheidungen, es macht einen großen Unterschied, ob da Kultur herangezogen wird, eine gemeinsame Geschichte oder eben Abstammung, aber trotzdem ist es alles etwas, was nicht sich auf die konkreten Individuen bezieht, die Teil der Nation sind oder in einem Nationalstaat leben. Und als dritter Punkt habe ich noch aufgeführt, die historischen Subjekte sind jene Völkernationen mit eigenem Charakter und Schicksal, um darauf einzugehen, dass eben in dieser nationalen Denkform die Weltgeschichte ist ja die Geschichte von Völkern, die als historische Subjekte große Taten vollbringen und eben nicht, die Weltgeschichte ist nicht die einzelner Menschen und Individuen. Ja, dies war aber nicht immer so. Hinter der Idee einer Nation stand ursprünglich mal was ganz anderes. Und was da ursprünglich hinterstand und wie es zu dieser nationalen Denkform, wie sie heute hegemonial geworden ist, gekommen ist, das versuche ich euch jetzt im nächsten Abschnitt zu erzählen oder darzustellen. Wie ich schon erwähnt habe, geht es mir da vor allen Dingen um so inhaltliche Transformationen, was ökonomische und andere gesellschaftliche Ursachen angeht, warum das entstanden ist, da komme ich im nächsten Teil dann drauf. Ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich sage, dass Nation keine naturgegebene oder vorpolitische Einheit ist, sondern dass es eben, wie es Benedict Anderson, der bekannte Nationalismusforscher, ausgedrückt hat, es ist eine imagined community, also eine vorgestellte politische Gemeinschaft und eine soziale Konstruktion. Das ist eben ein relativ junges Phänomen. Die Idee der Nation und damit auch die Herausbildung von Nationen ist gerade mal gute 200 Jahre alt, stand in Verbindung mit der französischen und auch nordamerikanischen Revolution. Dementsprechend ist der allergrößte Teil dessen, was in Geschichtsbüchern als nationale Geschichte präsentiert wird, spielte sich eben lange vor der Existenz der Nation ab. Und dieser erste liberal-revolutionäre Nationalismus war zu einem nicht geringen Teil eben auch eine soziale Bewegung, die als Ziel die Einrichtung der Nation hatte. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Also es ging nicht darum, dass man behauptet hat, wir sind eine Nation und wollen uns jetzt selbst bestimmen, sondern es sollte eine Nation geschaffen werden. Also es war für die damalige Zeit auch ein fortschrittliches Konzept, verbunden mit einer demokratischen Idee, die eben darin bestand, dass man die Leute über bestehende kulturelle, sprachliche oder auch ethnische Grenzen hinweg verbinden wollte und eine Einheit schaffen wollte im Kampf gegen die Herrschenden, also gegen die Feudalherrschaft und den Absolutismus. Also das Ziel war es, die Menschen, die damals untertan waren, unabhängig kultureller und ethnischer Herkunft zu gleichen und freien Bürgern zu machen, die sich eben bewusst und in freier Entscheidung eine rationale Ordnung des Zusammenlebens geben. Sozusagen als Gegenkonzept zu diesem französisch-republikanischen Nationenkonzept entstand dann aber schon bald der ethnische oder auch völkische Nationalismus. Da hat sich ja die deutsche Nationalbewegung besonders bei hervorgetan. Das war also, während der französische Nationalismus eher ein Produkt der Aufklärung war, kann man den deutschen Nationalismus als Produkt der Gegenaufklärung ansehen, und der wurde auch ganz explizit in Abgrenzung zum französischen und nach damaliger Meinung vermeintlich jüdischen Konzept der Nation entwickelt. Und es ging eben, dahinter stand die Vorstellung einer völkischen Schicksalsgemeinschaft mit erblichem Charakter, heißt, das Individuum konnte sich weder entscheiden, ihr beizutreten noch sie verlassen, während eben auf der anderen französischen Seite die zumindest in der Theorie die Vorstellung bestand, dass es eine für jeden zugängliche Willensgemeinschaft ist. Also der bekannte französische Philosoph Ernest Renan, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hatte die Nation als ein tägliches Plebiszit bezeichnet. Und insofern kann man sagen, der Unterschied zwischen deutschem und französischem Konzept war Abstammungsgemeinschaft versus Abstimmungsgemeinschaft. In der Forschung wird es meist mit Kulturnationen und Staatsnationen unterschieden. Vielleicht, ich habe noch ein Zitat von Renan gefunden, ist ein bisschen länger, aber ich fand es erstaunlich, dass es eben schon damals, das hat er im Jahr der deutschen Reichsgründung 1871 an einen deutschen Gelehrten geschrieben, und es besitzt halt, ist genauso aktuell, wie es damals war. Ich lese es kurz vor. Fast überall da, wo die hitzigen deutschen Patrioten sich auf ein altes germanisches Recht berufen, können wir noch ein älteres keltisches belegen, und vor den Kelten lebten dort, wie man sagt, die Alofühlen, die Finnen, die Lappen. Und vor den Lappen waren es die Höhlenmenschen und vor den Höhlenmenschen die Orang-Utans. Für eine solche Geschichtsphilosophie gibt es als ein dingliches Recht in der Welt nur das Recht der Orang-Utans, die ungerechterweise von der bösen Zivilisation vertrieben worden sind. Also, wie gesagt, das ist ganz schön lange her, dieses Zitat, und man merkt ja in den Diskussionen immer wieder, dass das noch längst nicht angekommen ist bei den Leuten. Ich möchte aber auch nochmal betonen, dass natürlich diese Unterscheidung, die ich gerade aufmache, französischer Nationalismus, deutscher Nationalismus, eine sehr idealtypische Unterscheidung ist. Also zum einen überschneiden und vermischen sich beide Konzepte. Auch in Frankreich hat diese Idee, die rein politische Idee der Nation, nicht lange Bestand gehabt, und dann wurde Sprache ganz schnell zu einem Abgrenzungsmerkmal. Und was man eben nicht vergessen darf, wenn ich diesen demokratischen Charakter betone, dass zum einen eben Bürger, da ging es nicht um Bürger und Bürgerinnen, sondern wirklich nur um Bürger. Frauenwahlrecht wurde in den meisten Staaten erst Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt. Und zum Beispiel in Bezug auf die USA, die ja auch als so ein exemplarisches Beispiel einer politischen Nation gelten, darf man auch da nicht vergessen, dass es ein Konzept war, was von den Nachfahren der Einwanderer und Einwandererinnen, der europäischen weißen Einwanderer und Einwandererinnen entwickelt wurde, und diese nordamerikanische Nation wurde gegründet unter Ausschluss der schwarzen Bevölkerung, unter Ausschluss der sogenannten indianischen Bevölkerung und eben auch auf dem Rücken. Und wie wir wissen, haben diese Gruppen ihre Bürgerrechte zum Teil erst vor wenigen Jahrzehnten zugestanden bekommen. Genauso wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, zum Beispiel was die deutsche Nationalbewegung angeht, wo sich ja gerade die Burschenschaften sehr hervorgetan hatten und dieses antisemitische, völkische Prinzip forciert haben, die haben trotzdem gleichzeitig auch gegen die absolutistische Herrschaft gekämpft und haben sich für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Redefreiheit eingesetzt. Also es ist eben immer eine Mischung, auch wenn natürlich in dem Fall diese Freiheiten nur für die eigene Gruppe gefordert wurden. Jetzt geht es darum, wie er sich entwickelt hat. Das war nicht nur in Deutschland so, sondern allgemein in den meisten Ländern Europas zumindest hat er sich im 19. Jahrhundert, hat sich die Bedeutung der Nation immer mehr in Richtung der Kulturnation verschoben. Auch heute liest man ja noch solche Begriffe wie Völkerfrühling und das Erwachen der Völker, wo eigentlich schon rausspricht, wie das wahrgenommen wurde, was da passiert ist, dass eben die Völker aufgewacht sind und gemerkt haben, oh, wir wollen ja auch eine eigene Nation sein. Heißt, Ethnie, Kultur, Sprache, Abstammung wurden zu den Merkmalen von Nationen. Das ursprünglich auch mal revolutionäre Element, was der Nationalismus hatte für die demokratische Transformation der Gesellschaft in einen Nationalstaat, wurde eben verdrängt von kulturalisierenden und rassistischen Grenzziehungen im Namen der Nation. Und die Nation wurde zur ideologischen Grundlage für die Legitimation des Ausschlusses, für die Verweigerung der Partizipation der anderen und gleichzeitig auch zum Zwangsinstrument gegenüber den eigenen. Ich mache jetzt nicht immer die Anführungszeichen dazu. Also er hat sich vom jugendlichen revolutionären und zeitweise emanzipatorischen Heroen zum bloßen Zulieferer der Totengräber entwickelt, wie Ludovico in der Proklama 1992 geschrieben hat. Und das zeigte sich dann beim Ersten Weltkrieg überdeutlich. Und obwohl der Nationalismus im Ersten Weltkrieg gerade erst seine brutalste Seite gezeigt hatte, wurde davon im Anschluss nicht Abstand genommen, sondern ganz im Gegenteil, in der Wilsonschen Friedensordnung von Woodrow Wilson wurde eben das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung zum grundlegenden Ordnungsprinzip global erhoben. Es gab die Gründung der League of Nations, das ist sozusagen die Vorläuferorganisation der UNO 1920. Und ab da war das eben sprachlich und ethnisch definierte Nationalstaatskonzept wurde zur gültigen internationalen Norm, was auch dann ganz schnell massenhafte Vertreibungen, Umsiedlungen und Unterdrückung von sogenannten Minderheiten zur Folge hatte. Dieses Recht auf oder Prinzip der nationalen Selbstbestimmung, das besteht bis heute fort. Bis heute beruht die Weltordnung auf dem System souveräner Nationalstaaten und dem international erkannten Recht, so ist es, nennt es die UNO, das Recht der Völker und Nationen auf Selbstbestimmung. Deswegen kann man von einem völkischen Alltagsverständnis sprechen, und zwar tut sich das auch immer wieder in aktuellen Erfahrungen oder Situationen ganz deutlich zeigen. Also man als Beispiele kann man nennen den Zusammenbruch des Ostblocks, die Auflösung der Sowjetunion, was allgemeinhin als ein Ende des Völkergefängnisses gewertet wurde, und es wurde ebenso gewertet als so eine Rückkehr zur Norm, dass die ganzen Nationen, die eben von diesem Bündnis unterdrückt wurden, jetzt endlich sich selbst bestimmen können und wieder frei sind. Ähnliches konnte man feststellen im Zuge des Balkankonfliktes und der Auflösung Jugoslawiens. Und das finde ich noch ein deutlicheres Beispiel, weil eben diese neuen politischen Einheiten, die da gegründet wurden, wie wir alle wissen, auf sichtbare, brutalste Weise entlang ethnischer Grenzziehungen gegründet wurden. Und trotzdem wurden sie innerhalb kürzester Zeit international anerkannt, und die Deutung dieser Bürgerkriege auf dem Balkan wurden immer als ethnische Konflikte, oder sie wurden als ethnische Konflikte gedeutet. Und gerade dieses Gerede von ethnischen Konflikten ist eben ein modernisiertes völkisches Weltbild, was daraus besteht, dass eine als natürlich und unabänderlich wahrgenommene Unvereinbarkeit ethnisch-kultureller Zugehörigkeiten als Ursache von Konflikten angesehen wird. Ja, und jetzt gehe ich aber nochmal zurück in der Geschichte ein bisschen, nämlich während in Europa im Rahmen dieses Völkerfrühlings im 19. Jahrhundert überall eifrig Traditionen erfunden wurden, Mythen geschaffen wurden und in der tausendjährigen Geschichte gekramt wurde, entstand auf der anderen Seite des Globus nochmal eine neue Welle eines doch wieder dann liberal-revolutionär ausgerichteten Nationalismus, und zwar in den antikolonialen nationalen Befreiungsbewegungen. Die ersten Bewegungen dieser Art entstanden bereits Ende des 19. Jahrhunderts in der sogenannten abhängigen Welt und kämpften eben gegen die kolonialen Machthaber. Die Blütezeit, ich weiß nicht, warum da ein Ausrufezeichen ist, Blütezeit der antikolonialen Bewegungen gilt eigentlich ab Ende des Zweiten Weltkrieges. Da standen sie dann auch vielerorts im Kontext einer globalen antiimperialistischen linken Bewegung, vertraten dann meist noch sozialistische oder kommunistische Ideen. Beide Formen der nationalen Befreiungsbewegung waren, wie ich schon gesagt habe, eher auch diese liberal-revolutionären nationalistischen Bewegungen, also heißt, es waren in erster Linie soziale Kämpfe. Auch sie hatten das Ziel, über bestehende Grenzen hinweg, sei es Nationalstaatsgrenzen oder Staatsgrenzen, die es da ja schon gab, in den Kolonialgebieten, oder auch über sprachliche Grenzen, kulturelle Grenzen hinweg, auch eine Einheit zu erreichen. Ein schönes Beispiel ist da Lateinamerika, weil da gab es tatsächlich auch von den Unabhängigkeitskämpfern Überlegungen oder Forderungen, eine lateinamerikanische Nationalität zu begründen, die den ganzen Kontinent einschließt, um eben eine Einheit schaffen zu können im Kampf gegen die Kolonialmächte. Und tatsächlich war das, was diese Bewegungen forderten, ja eigentlich auch nichts anderes als die demokratischen Rechte, die in den Ländern der Kolonialmächte zuvor formuliert worden waren und die angeblichen universalen globalen Charakter besaßen. Ja, mittlerweile ist die Kolonialzeit vorbei, die ist in den 1970er Jahren mit der Dekolonisierung der letzten afrikanischen Staaten zu Ende gegangen. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass die Zeit der nationalen Befreiungsbewegung eigentlich mittlerweile vorbei ist. Also wer das ein bisschen verfolgt, die älteste Guerillas Lateinamerikas, die FARC aus Kolumbien, verhandelt gerade auf Kuba mit dem kolumbianischen Staat über ihre Wiedereingliederung in die Zivilgesellschaft und versuchen noch so ein paar Forderungen mit Landreformen und so aufzustellen. Gleichzeitig ist die bekannteste oder älteste Guerilla des europäischen Kontinents, die ETA, hat mittlerweile ihre Waffen niedergelegt und man kann davon ausgehen, dass die auch nicht mehr lange existieren werden, weil sie eigentlich nur noch diesen militärischen Charakter hatten. Um aber diese inhaltlichen Unterschiede deutlich zu machen, will ich trotzdem kurz darauf eingehen, auf die nationale Befreiung im 21. Jahrhundert. Da kann man zwei Typen unterscheiden und auch hier wieder, ist natürlich sehr idealtypisch. Die einen sind so die Sozialrevolutionären, die in der Tradition dieser alten antikolonialen Bewegung stehen. Und da könnte man eben die FARC nennen aus Kolumbien oder auch die EZLN aus Mexiko. Und die Befreiung, von der sie sprechen, das Volk auch, damit ist die komplette Bevölkerung gemeint, die in dem existenten Staatsgebiet lebt. Und dann gibt es diese ethnonationalistischen Bewegungen, wo ich jetzt die ETA und die PKK dazu gesetzt habe als Beispiele. Man muss ehrlich sein und bei der PKK dazu sagen, dass ihr Anführer Öcalan, der ja seit einigen Jahren im Gefängnis sitzt, mittlerweile gar nicht mehr die Unabhängigkeit Kurdistans fordert und so ein Konzept, das nennt er demokratischer Konföderalismus, vertritt, wo es tatsächlich um eine demokratische Gleichberechtigung der kurdischen Bevölkerungsgruppe geht. Wie weit sich das auf die Bewegung und auf die PKK auch auswirkt, wird sich zeigen, kann ich auch nicht sagen. ETA ist aber weiterhin das Paradebeispiel so einer ethnonationalistischen Bewegung, wo es eben, beim Volk geht es um die Ethnie und die Ethnie soll befreit werden und soll sich selber verwirklichen können in einem eigenen Staat. Wie gesagt, ich beschäftige mich in meiner Promotion damit und je mehr man liest, umso absurder wird es zum Teil. Es gibt nicht wenige Bücher, die über mehrere hundert Seiten deutlich machen, warum die Basken die genetische Urfamilie Europas seien, weil die sich nämlich in den baskischen Bergen parallel zum Cro-Magnon entwickelt hätten und daher ja auch diese Sprache und so weiter und so fort. Genau, der entscheidende Unterschied ist eben, dass der Kampf im Ethnonationalismus nicht ethnisch, wird ethnisch und eben nicht mehr demokratisch emanzipatorisch legitimiert. Daran ändert auch nichts die ritualisierte Forderung nach Unabhängigkeit und Sozialismus. Unabhängigkeit und nationale Souveränität ist eben ein Selbstzweck. Und das ist auch der entscheidende Unterschied, was Unabhängigkeit bedeutet. Also es gibt einen sehr schönen Briefwechsel zwischen der ETA und der EZLN, den kann man auch im Internet finden, aus dem Jahr 2003, wo die sich so ein bisschen gestritten haben. weil die ETA unter anderem einen Brief an die EZLN beendet hat mit der Forderung für ein freies Chiapas. Und die EZLN hat sich dann beschwert und hat gesagt, dass die wohl keine Ahnung hätten, was sie eigentlich wollen. Sie wollen gleichberechtigter Teil Mexikos sein und eben keine Unabhängigkeit. Und bei diesen ethnonationalistischen Bewegungen ist eben Unabhängigkeit, da geht es darum, für eine bestimmte Gruppe einen eigenen Staat zu gründen durch Abtrennung von einem bestehenden Nationalstaat. Also es geht nicht darum, den Sozialismus oder Kommunismus für alle Menschen, die im bestehenden Staat leben, einzurichten. Genau, der Ethnonationalismus beruft sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das eben, wie ich gerade eben schon dargestellt habe, ein ethnisches Konzept ist. Es war natürlich ursprünglich auch mal gedacht als sozusagen das juristische Instrument der Dekolonisierung, wurde aber schon seit seiner Einrichtung und bis heute sozusagen missinterpretiert als nationalistische Option für Staatsgründung auf ethnischer Grundlage. Und das Konzept der Nation, was im Ethnonationalismus vertreten wird, ist eben das Konzept der Kulturnation. Das ist auch in dieser Forderung, die es auch weiterhin in vielen linken Bewegungen gibt, für eine Welt, freie Welt freier Völker. Das bedeutet eben, jedes Volk soll einen eigenen Staat haben, was angeblich die naturgegebene und zugleich demokratische Organisationsform der Menschheit darstellt. Damit unterscheiden die sich dann kaum von dem von der neuen Rechten entwickelten Konzept des Ethnopluralismus, was es ja seit den 70er Jahren gibt und so einen alten hierarchischen Rassismus abgelöst hat. Ich möchte auf gar keinen Fall das einfach gleichstellen, aber mir ist schon wichtig, deutlich zu machen, dass die Argumentation, die dahinter steckt, sowohl bei rechten oder extrem rechten Gruppen als auch bei solchen ethnonationalistischen, vermeintlich linken Gruppierungen doch sehr ähnlich verläuft, und das kann dann manchmal auch sozusagen in die Hose gehen. Das ist leider ein bisschen unscharf, das Bild. Das ist vom Europäischen Sozialforum 2003 in Paris. Das war am Stand der mittlerweile verbotenen baskischen kommunistischen Partei Batasuna. Auf der linken Seite ist sozusagen das heutige Europa und auf der rechten Seite steht oben drüber für ein Europa der Völker und der Demokratie, also wie ein demokratisches Europa aussieht. Interessant ist weniger, wie das Baskenland aussieht, sondern wie Deutschland aussieht, wenn ihr da genau hinguckt. Das ist nämlich plötzlich Österreich, Schweiz, Teile Frankreichs, Kaliningrad, ist plötzlich wieder alles Teil der deutschen großen Nation. Das hätte die NPD wahrscheinlich zu Tränen gerührt. Ist sicher eher ein Patzer gewesen, aber zeigt eben, wo das hinführt, wenn man Nationen anhand von ethnischen oder sprachlichen Kategorien bestimmen möchte. Genau, und hier schließt sich auch so ein bisschen wieder der Kreis zu diesem völkischen Alltagsverständnis. Und vor allen Dingen, was ich damit zeigen will, ist, dass solche Kategorien wie rechts und links im Nationalismus eigentlich wenig Sinn machen, weil das dahinterstehende Prinzip eben das gleiche ist. Ich mache jetzt so ein kleines Zwischenfazit. Was ich eigentlich mit der Darstellung von der Geschichte und der Entwicklung vor allen Dingen zeigen wollte, ist, zum einen, Nationalismus hat in seiner jungen Geschichte mehr Menschen mobilisiert als sämtliche politischen Ideen. Also es hat sich auch seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich jede Revolution in nationalen Begriffen definiert. Er wurde zugleich in seiner jungen Geschichte klassen- und strömungsübergreifend in den verschiedensten Situationen als Mobilisierungsinstrument benutzt und führte eben sowohl zu Befreiung, wie zum Beispiel bei diesen antikolonialen Kämpfen, als auch zu Massenmord, sicher mehr zum Letzteren als zum Ersteren. Und das hängt eben besonders von den Rahmenbedingungen ab, sowohl ökonomischer, gesellschaftlicher Art, als auch historischer Art, wie er sich entwickelt. Wichtig finde ich in diesem Kontext ist eben noch Macht, Gewalt und Widerstand. Also heißt zum Beispiel auch in Bezug aufs Baskenland darf man natürlich gewisse historische Begebenheiten nicht vergessen. Und es trifft genauso auf diese antikolonialen nationalen Befreiungsbewegungen zu, dass die aufgrund einer ihnen zugeschriebenen Zugehörigkeit verfolgt und unterdrückt wurden. Also es gibt eine kollektive Erfahrung der Unterdrückung. Insofern ist es auf der einen, also zum einen ist es verständlich, dass die sich dann nicht mit dem aktuell bestehenden Staat, zum Beispiel in Spanien, identifizieren wollen, der vor ein paar Jahrzehnten noch ihre Familienangehörigen gefoltert und inhaftiert hat. Und genauso kann eben diese diese Übernahme so einer Fremdzuschreibung als Selbstzuschreibung, so eine positive und auch selbstbewusste Betonung dieser Zugehörigkeit Teil des Emanzipationsprozesses sein. Also ganz platt gesagt, Black Power ist eben etwas anderes als White Power. Und man muss diesen Kontext von Macht, Gewalt und Widerstand schon immer mitdenken. Gleichzeitig muss man aber auch mitdenken, dass das keine emanzipatorische Perspektive ist. Es kann die Leute und Gruppen möglicherweise aus Situationen der Unterdrückung befreien, aber es geht eben keinen Schritt weiter. Und deswegen ist auch diese Unterscheidung von Unterdrückungs- und Befreiungsnationalismus wenig sinnvoll, weil wenn der Befreiungsnationalismus sein Ziel erreicht hat, dann geht es gar nicht anders, als dass er selber wieder zu einem Unterdrückungsnationalismus wird. Das liegt eben in der Sache des Nationalismus begründet. Und wenn man sich zum Beispiel die Landkarte Südostasiens oder Afrikas anguckt, die ein Produkt nationaler Befreiung ist zum größten Teil, ich kann da keinen Staat entdecken, der irgendwie als Vorbild für eine befreite Gesellschaft dienen könnte. Und wichtig ist eben, finde ich, diese Widersprüchlichkeit, sich die bewusst zu machen, dass im Nationalismus Demokratisierung und Aggression stets zusammengingen, was ihn nicht verharmlosen soll. Also auch so eine ausgrenzend ist er zwingenderweise immer, demokratisch muss er nicht sein, aber in der Geschichte war er meistens eben doch beides. Und wie Tom Nern, ein marxistischer Theoretiker, das mal formuliert hat, müsste eine Kritik am Nationalismus beide Pole dieses Dilemmas umspannen. Und das werde ich jetzt probieren, im nächsten Teil zu machen. Das ist ein Ausspruch von Marx und Engels. Die Arbeiter haben kein Vaterland, kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Und ich denke, es gibt kaum einen anderen Satz im Kommunistischen Manifest, der so widerlegt wurde im Laufe der Geschichte wie dieser. Marx und Engels hatten eben keine ausgearbeitete Theorie des Nationalismus, sondern sie sahen das, also Nationalstaaten waren für sie sowieso so ein Beiprodukt der kapitalistischen Entwicklung. Wenn der Kapitalismus, und davon sind sie ausgegangen, zwangsläufig irgendwann zusammenbricht, dann würden eben auch die Nationalstaaten ihre Funktion verlieren und waren der Meinung, dass wenn dann die Gegensätze der Klassen gefallen sind, dann fallen auch die Gegensätze der Nationen. Haben sich deswegen nicht wirklich ausführlich mit Nationalismus beschäftigt. Sie hatten eine klare antinationale Ausrichtung, also es gibt so Textstellen, wo sie die Arbeiter und Arbeiterinnen aufrufen zur Vernichtung der Nation und sie wollten die Menschen von lokalen und nationalen Schranken befreien. Andererseits hat gerade Engels in Bezug auf diese Unabhängigkeitskämpfe, die es dann in Europa eben im 19. Jahrhundert gab, solche Unterscheidungen aufgemacht von geschichtslosen Völkern, hat auch mal von Völkerabfällen gesprochen und so Hierarchien aufgemacht, welche Bewegungen man jetzt unterstützen sollte und welche es nicht verdient hätten, einen eigenen Nationalstaat zu besitzen. Also insofern war das doch auch bei ihm vorhanden. Wieder Tom Nern hat diese Nichtbearbeitung des Nationalismus durch den Marxismus als das historische Versagen des Marxismus bezeichnet. Die kritische Theorie, auch wenn ich sozusagen mit ihren Grundlagen an den Nationalismus herangehe, hat sie selber auch sehr wenig damit beschäftigt. Also es gibt Horkheimer, gibt es in Späne, in dieser eher ja so Fragmentsammlung gibt es einige kurze Textpassagen, wo er mal auf das Phänomen eingeht, Nation und Nationalismus. Bei Adorno kommt es eigentlich wirklich nur ein bisschen systematischer in einer Vorlesung vor, wo er sich damit auseinandergesetzt hat. Aber sonst muss man da schon sehr vereinzelt nach einzelnen Phrasen suchen, die trotzdem auch zum Teil sehr interessant sind. So richtig kritische Nationalismustheorien sind eigentlich ab den 80er Jahren entstanden. Da sind so die bekannten Namen Benedict Anderson mit dem Buch Imagined Communities, auf Deutsch die Erfindung der Nation, und Hobsbawm, der 1991 Nation und Nationalismus veröffentlicht hat. Und die haben also sehr auf sehr verständliche und auch eindrückliche Weise da gezeigt, zum einen, wie aus einer historischen Perspektive Nationen entstanden sind und eben die Einrichtung der nationalen Weltordnung vonstatten gegangen ist. Darauf habe ich mich auch bei meiner Darstellung zum größten Teil bezogen. Und andererseits haben sie, und das ist der größere Verdienst, gegen diese nationalen Mythen eben aufgezeigt, dass Nation gesellschaftlich konstruiert ist und vor allen Dingen auch ein Produkt der Neuzeit ist. Andererseits haben sie Lücken auch hinterlassen, weil sie gewisse Dinge des Nationalismus nicht erklären konnten. Also zum einen ist die Frage, warum selbst diese Dekonstruktion und diese Aufklärung, dass eben Nationen nur 200 Jahre alt sind und nicht 2000 Jahre alt. Und warum auch solche Erfahrungen wie die beiden Weltkriege, die ganzen historischen Massengräber des Nationalismus, nichts an seiner Bedeutung geändert haben und anscheinend dieser nationalen Denkform nichts anhaben konnten. Das können diese dekonstruktivistischen Theorien nicht erklären. Und vor allen Dingen können sie nicht erklären, dass nationale und ethnische Identifikationsmuster zunehmen, je mehr die Welt zusammenwächst. Also von Marx über Hart, Negri, Hobsbawm auch, haben alle eigentlich die Vermutung aufgestellt, dass mit zunehmender Globalisierung die Bedeutung des Nationalismus und auch der Nationalstaaten abnehmen wird. Und die Geschichte hat aber genau diese Voraussagen bis zum heutigen Tag widerlegt. Da kann man die aktuelle Finanzkrise nehmen, ein komplett internationales Problem, auf das national geantwortet wird. Es werden sogar kurzfristig so Grundpfeiler der Europäischen Union außer Kraft gesetzt, wie das Schengen-Abkommen. Also Nationalstaaten haben eben keineswegs ihre Bedeutung verloren. In den letzten 20 Jahren, kann man sagen, gibt es so Ansätze, Nationalismus und Ethnizität mit Hilfe der Ideologiekritik zu untersuchen. Ich habe so ein paar Namen, Demirovic, Detlef Clausen, Wolfram Stender oder Samuel Salzborn haben da interessante erster Linie Aufsätze zu veröffentlicht. Und auf die werde ich mich jetzt auch so ein bisschen beziehen, wenn ich versuche, mit der Ideologiekritik an den Nationalismus ranzugehen. Solche Grundthesen davon sind, dass eben Nationalismus kein Rückgriff auf Vergangenes ist, sondern dass es ein modernes Phänomen ist, dessen Entstehung als auch Fortbestand eben in den gesellschaftlichen Verhältnissen der Moderne begründet liegt. Also das bedeutet, er erfüllt auf objektiver und subjektiver Ebene gewisse Funktionen in modernen Gesellschaften, die auch verhindern, dass ihm durch bloße Aufklärung beizukommen ist. Nationalismus, also ist in dem Sinne eine objektive Nötigung, die in der Organisation der Gesellschaft selbst angelegt ist. Das ist eine Definition von Ideologie, die Schnebelbach mal entworfen hat, die das sehr gut ausdrückt. Die anderen Beschreibungen sind ja, also es gibt, sofern ihr das kennt, diese Beschreibung Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein. Nur eben diese Notwendigkeit heißt nicht, es gibt keine andere Möglichkeit, sondern es geht eben darum, darzustellen, dass es aus den gesellschaftlichen Verhältnissen entsteht. Und das ist sowohl die Entstehung der Nation historisch, als eben auch der Fortbestand der nationalen Denkform, begründet sich eben, ja, wie es hier auch steht, in den gesellschaftlichen Verhältnissen der Moderne. Ich versuche das jetzt so ein bisschen aufzuteilen in die objektive Ebene und die subjektive Ebene. Damit ist vor allen Dingen gemeint, was so globale, gerade ökonomische Strukturen betrifft, wo da die Funktion drin liegt, und bei der subjektiven Ebene, was ist eben konkret auf die Individuen, auf die Menschen bezogen, für Funktionen erfüllt. Bei der objektiven Ebene, also die Entstehung der Nation fand eben zeitgleich mit der Industrialisierung und kapitalistischen Modernisierung, Ausbreitung des globalen Kapitalismus statt. Und das war nicht nur, dass es eine zeitliche Überschneidung gab, sondern dass das sich eben auch gegenseitig bedingt hat. Adorno, in einer seiner wenigen Ausführungen zu dem Thema, hat eben auch die Nation als die spezifisch bürgerliche Organisationsform bezeichnet, weil, wie er weiter fortführt, erst die Idee der Nation macht eine rationale Organisation nach dem Tauschprinzip von größeren Bevölkerungskomplexen möglich. Also das heißt, es braucht eine Standardisierung und Homogenisierung der Bevölkerung, um überhaupt diesen Rahmen des Nationalstaats, der dann die Grundlage für den globalen Kapitalismus darstellt, damit er überhaupt funktioniert. Auch Ernest Gellner, ein anderer Nationalismusforscher, hat von der objektiven Notwendigkeit kultureller Homogenität gesprochen. Und das erklärt auch, warum das gerade in Zeit des Nation-Building so wichtig war, ein einheitliches Bildungssystem zu schaffen, eine Sprachpolitik, einheitliche Sprache, aber auch so Sachen wie Wehrdienst, die eben ganz viel damit zu tun hatten, so eine nationale Identität und auch Loyalität zu schaffen, die eben die Nationalstaaten brauchten, um auf dem Weltmarkt, der dann gerade im Entstehen war, also einen starken Stand zu haben. Da sind sie eben auf eine produktive Bevölkerung angewiesen. Nationalstaaten wurden eben, also das ist sozusagen das, was so innerhalb der Nationalstaaten passiert ist, auf den Globus betrachtet, sind Nationalstaaten, wurden zum politischen Überbau des globalen Kapitalismus, zu den Grundpfeilern, und sie stellen eben den Rahmen für den Wettbewerb freier und gleicher Rechtssubjekte dar. Also das heißt, auch hier national und international, die legitimen Akteure im Weltmarkt sind die Nationalstaaten. Und gleichzeitig mit der Einrichtung der Nationalstaaten war ja die Einrichtung der Bürgerrechte, heißt die Menschen wurden als freie und gleiche Rechtssubjekte anerkannt, die ging damit einher, und auch das ist eben wichtig, damit der Kapitalismus überhaupt funktioniert. Also damit die Leute sich in dieser entstehenden Konkurrenz nicht die Köpfe einhauen, braucht es eine gewisse Rechtsstaatlichkeit, die das eben auf so einem zivilisierten Level hält. Insofern waren diese demokratischen Errungenschaften, die die Bürgerrechte zweifelsohne waren, eben auch eine notwendige Bedingung, damit der Kapitalismus funktionieren konnte. Nationalstaaten sind bis heute die einzig legitimen Akteure im Weltmarkt. Das ist insofern dann auch wieder noch mal kurz zu den nationalen Befreiungsbewegungen hin interessant, weil nämlich auch deren Kampf um Unabhängigkeit eben auch aus diesen Verhältnissen entsprang. Also das bedeutet, wenn sie nicht mehr weiter zugucken wollten, wie sich die kolonialen Machthaber an ihren lokalen Ressourcen bedienten, sondern sie selber an diesem globalen Wettbewerb teilnehmen mussten, mussten sie eine Nation gründen. Das ist also sozusagen der, wenn man den Wettbewerb, den globalen oder die Weltmarktkonkurrenz als ein Spielfeld betrachtet, ist die Nation die Eintrittskarte. Wenn man nicht eine Nation ist, dann bleibt man außen vor, weil das eben die Akteure sind auf dem Weltmarkt. Und man sieht das auch heute noch, wie gesagt, ich beschäftige mich viel mit Spanien, auf den linksnationalistischen Demonstrationen im Baskenland oder in Katalonien gibt es jetzt ganz oft Transparente, wo dann draufsteht, the next star in Europe. Also sie wollen einfach ein anerkannter Teil auf diesem Weltmarkt sein und mitspielen dürfen. Dieser Zusammenhang von Nationen und globalen Kapitalismus ist eben, wie ich schon gesagt habe, entgegen der Voraussagen vieler Theoretiker und Theoretikerinnen enger und untrennbarer geworden. Es gibt von Joachim Hirsch auch diesen Begriff der nationalen Wettbewerbsstaaten, der sozusagen so die heutige Form der Nationalstaaten charakterisiert. Und obwohl eben es multinationale Unternehmen gibt, deren Umsätze die von Volkswirtschaften bei weitem überschreiten, ist es halt weiterhin so, dass Nationalstaaten die politischen Rahmenbedingungen für den Wettbewerb aushandeln. Und insofern stehen Globalisierung und Nationalismus sind keine gegenläufigen Momente, sondern bedingen sich gegenseitig und verstärken sich auch gegenseitig. Und wenn man sich die Weltkarte anguckt, die meisten Staaten, die existieren, sind erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass es weniger werden, aber es gibt viele Bewegungen, die sich dafür einsetzen, dass es noch mehr werden. Ich rede zu viel. Ja, und als letzten Punkt, den ich hier draufstehen habe, ist nationales Interesse als neue Herrschaftslegitimation. Da geht es eben darum, dass auch wieder zu der Entstehungszeit der Nationalstaaten in Verbindung mit der Aufklärung sind eben auch diese religiösen und feudalen oder vererbten Herrschaftslegitimationen weggefallen, und es brauchte für die neuen Eliten eine neue Legitimation ihrer Herrschaft, und das wurde eben das nationale Interesse. Also das funktioniert so, dass sie, und das funktioniert auch bis heute so, dass sie ihre ganz persönlichen Interessen als nationale Interessen darstellen und damit wiederum als die ganz persönlichen Interessen von jeder Person, die Teil dieser Nation ist. Horkheimer hat es mal so formuliert, der Nationalismus steht im Gegensatz zum Wohl der Gesellschaft, obwohl er das Wohl des Ganzen als seine Parole ausgibt. Damit das funktioniert, ist es auch wichtig, dass die Nation unabhängig von realer sozialer Ungleichheit innerhalb dieser Gruppe und auch unabhängig von Ausbeutung, Unterdrückung, als so ein kameradschaftlicher Verbund von Gleichen verstanden wird. Und wenn Leute im nationalen Interesse handeln, dann kann das ja nichts Eigennütziges sein. Und das hat sozusagen zwei Folgen. Zum einen, dass soziale Konflikte umgeleitet werden und zu ethnischen Konflikten gemacht werden, durch diese Einebnung im Nationalismus von sozialen Konflikten. Und dazu, dass eben Herrschaft verinnerlicht wird im Nationalismus oder in der Identifikation mit der Nation. Also es wird von oben forciert und von unten gleichsam dankbar angenommen, die Herstellung eines Wir-Gefühls, die eben Loyalität schafft, diese Herrschaft legitimiert. Und ohne diese Loyalität und Opferbereitschaft, die die Menschen an den Tag legen, und ohne dieses, den Glauben, dass wir alle in einem nationalen Boot sitzen, wären eben weder Kriege zu führen, noch Menschen in der Masse dazu bereit, auch nur Steuererhöhungen zu akzeptieren, Steuern zu zahlen, Urlaubslohnkürzungen hinzunehmen. Aber es gibt eben dieses gemeinsame, vermeintlich gemeinsame Interesse. Und dafür muss man dann, was ja auch oft ist, den Gürtel mal enger schnallen und mal so ein bisschen zurückstecken. Und aus diesem Grund ist eben so eine organisierte nationale Identitätsbildung, wie bei dieser Du bist Deutschland-Kampagne, die ja interessanterweise auch von der deutschen Wirtschaft und nicht der Bundesregierung finanziert wurde, von sehr großer Bedeutung. Also demokratische Staaten sind eben darauf angewiesen, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich mit dem Ganzen identifiziert und gleichzeitig in ständiger Sorge um das Kollektiv ist. Jetzt komme ich zur subjektiven Ebene. Es gibt so zwei Hauptfunktionen, ideologische Funktionen des Nationalismus. Das eine ist Welterklärung, das zweite ist Sinnstiftung, da komme ich danach dann noch drauf. Was hier so steht, ist auch so ein bisschen die Grundannahmen der Ideologiekritik, die eben sagt, dass die bürgerliche Emanzipation eine missglückte oder eher begrenzte war. Es wurde nämlich eine formelle Gleichheit und Freiheit eingerichtet, die aber einer realen Ungleichheit und Unfreiheit gegenübersteht. Also Herrschaft wurde in ein unpersönliches Zwangssystem transformiert, wo aber eben Freiheit und Gleichheit nur als formelles Prinzip existieren. Und trotz dieser bürgerlichen Freiheit und Gleichheit sind die Menschen eben weiterhin Zwängen ausgesetzt. Sie sind weder frei noch gleich. Sie müssen immer wieder aufs Neue erfahren, dass auch harte Arbeit sie nicht unbedingt voranbringt. Und selbst wenn sie an der Spitze sitzen, sind sie weiterhin Zwängen ausgesetzt. Das alles passiert aber nun in Verhältnissen, wo es keine persönliche direkte Herrschaft mehr gibt. Es gibt keine Schuldigen mehr, die man dafür verantwortlich machen könnte, sondern es ist eben eine allumfassende, aber zugleich kaum greifbare Herrschaft des Kapitals. Und der stumme Zwang der Verhältnisse und diese undurchschaubare und frustrierende Realität, das ist die Grundlage der modernen Ideologien. Also sie dienen der Rechtfertigung bestehender Verhältnisse ebenso wie der Erklärung fortwährender Ungleichheit und sollen den grundlegenden Widerspruch des Kapitalismus bzw. der bürgerlichen Gesellschaft auflösen, der daran besteht, die Gleichheit in der Theorie mit der Ungleichheit in der Praxis zu vereinen. Und es gibt verschiedene Ideologien, die diese Funktion erfüllen oder auch erfüllen können. Und ich denke, es ist wichtig, Nationalismus in diesem Sinne als Ideologie anzusehen. Eine weitere wichtige Funktion, die er hatte und bis heute hat, ist eben die Sinnstiftung. Im Zuge der Industrialisierung und der Aufklärung war auch ein tiefgreifender sozialer Wandel, der stattgefunden hatte. Also heißt, gewohnte Familiengesellschaftsstrukturen wurden aufgelöst, aus Gemeinschaft wurde Gesellschaft. Die Arbeitsbedingungen haben sich komplett geändert, was ja auch mit dem Begriff der Entfremdung von Marx bezeichnet wurde. Auch da wieder der Punkt, dass die feudalen Herrschaftsstrukturen und damit die personalisierten Abhängigkeitsverhältnisse beendet worden waren und es jetzt eben diese abstrakte Herrschaft gab. Dazu wurde die Religion als ordnungsgebendes, allumfassendes, ordnungsstiftendes und sinnstiftendes Muster wurde ihrer Funktion beraubt, wurde als Beliefs in den privaten Sektor verbannt und es fand eben eine Entzauberung der Welt statt. Was dazu geführt hat, und das eben in Verbindung, was ich gerade eben gesagt habe, dass die Leute waren aber weiterhin nicht frei und nicht gleich und es bedurfte eben neuer Erklärungen. Und vor allen Dingen musste dieser Haltlosigkeit, die dadurch entstanden war, durch diesen rasanten sozialen, gesellschaftlichen Wandel, der stattgefunden hatte, da gab es das Bedürfnis, den zu kompensieren. Und dafür hat sich eben die Nation sehr gut angeboten, gerade durch diesen ethnischen Charakter, den sie auch damals schon angenommen hatte. Also heißt, durch die Nation wird man halt per Geburt dann wieder in so eine Gemeinschaft mit jahrhundertealten Mythen und Traditionen, Geschichte, Kultur eingebettet. Man wird Teil eines überzeitlichen Kollektivs, was lange vor der eigenen Geburt bestand und auch lange nach dem eigenen Tod Bestand haben wird, mit dazu noch dem großen Vorteil, dass man überhaupt nichts dafür tun muss. Und damit die Nation diese Funktion als Sinnstiftung erfüllen konnte, ist es eben total wichtig, dass sie dieses ethnische Moment besitzt. Und das kann auch erklären, warum diese reine politische Idee sich nicht lange halten konnte, weil so eine reine Idee, ein politisches Konzept und wir sind ganz rational und setzen uns zusammen, um uns jetzt eine Ordnung des Zusammenlebens zu geben, das konnte diese Funktion nicht erfüllen. Es konnte diese mystisch-emotional besetzte Lücke nicht schließen, die die Religion hinterlassen hatte. Und diese gefühlte und auch reale Ohnmacht, als Individuum keine Handlungsmöglichkeit zu besitzen, die besteht ja bis heute fort. Und auch heute mit dem Weltmarkt, den ich schon angesprochen habe, ist es eben so, wenn man sich als Global Player fühlen möchte, wenn man irgendwie das Gefühl haben möchte, dass man teilnimmt und da noch so ein bisschen Handlungsfähigkeit besitzt, ist das eigentlich nur möglich über die Identifikation mit dem nationalen Kollektiv, weil es nun mal Deutschland in dem Fall ist, was irgendwo, sei es Kriege führt, Verträge schließt oder auf der Bühne der Weltgeschichte auftritt. Und wenn man da ein Teil von sein möchte, muss man sich eben mit diesem Kollektiv identifizieren. Und wie ich am Schluss noch geschrieben habe, Globalisierung verstärkt Nationalismus als Ideologie ethnischer Identifikation. Auch hier ist es wieder, dass das nicht gegenläufig zur Globalisierung ist, sondern dadurch zunimmt, weil die Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse im globalen Kapitalismus immer undurchsichtiger werden. Gleichzeitig fühlt sich der Einzelne und die Einzelne immer bedrohter und isolierter. Und die Handlungsunfähigkeit, wie man ja auch in der aktuellen Krise sieht, ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern auch ganz real gegeben. Und je mehr diese Haltlosigkeit da ist, desto mehr sehen sich eben die Menschen nach einer Identifikation mit dem sozialen Umfeld und nach einer naturgegebenen Zugehörigkeit. Oder wie Horkheimer das formuliert hat, je weniger das Individuum im bürgerlichen Sinne noch eine Funktion hat, desto größer wird das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und dieses Bedürfnis könne Horkheimer zufolge nur durch das Bekenntnis zur Nation befriedigt werden. Für den Durchschnittsmenschen gibt es keine Alternative. Man das so auch leicht arrogant formulieren muss, aber es zeigt die Bedeutung, die die Nation hat, um diese Funktion zu erfüllen. Ich habe als ein kleines Beispiel dafür von der Männerfußball-Weltmeisterschaft 2010 der offizielle Song, der Waving Flag hieß und wo es dann heißt, give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Das, finde ich, bringt diese sinnstiftende Funktion einfach sehr prägnant auf den Punkt. Genau, und diese Funktion, die der Nationalismus oder die Identifikation mit der Nation erfüllt, ist eben auch ein Grund, was ich schon erwähnt habe, warum reine Aufklärung da an ihre Grenzen gerät. Weil es auch Bedürfnissen von Menschen entspricht. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, was auch noch mit dazu hängt, der wahre Kern des Nationalismus. Also auch hier Horkheimer, wenn im Nationalismus nicht ein Stück Wahrheit steckte, wären die Menschen auch nicht durch ihn zu manipulieren. Er bezog die Wahrheit dabei auf das Bedürfnis nach Gemeinschaft, als sozusagen ein reales menschliches Bedürfnis. Wichtiger als das finde ich aber die Nation als reale Fiktion, weil es eben so ist, die Nation ist nicht nur ein Konstrukt und es ist nicht nur eine Idee, sondern sie hat sich mittlerweile ganz real in Institutionen manifestiert. Also es ist auch der Buchtitel von Benedict Anderson, Die Erfindung der Nation, der ist eben sehr unglücklich gewählt, weil es nicht nur eine Erfindung war. Und diese Institution oder dieser reale Aspekt der Nation, den haben wir, der trifft uns auch oder tritt uns tagtäglich gegenüber. Also sei es eben die Nationalstaaten, sei es die Grenzen, die es gibt überall auf der Welt, sei es die nationale Wirtschaft, die auch unser Leben beeinflusst. Wenn es ihr gut geht, geht es uns nicht unbedingt besser, aber wenn es ihr schlecht geht, und auch das sieht man aktuell gerade, geht es den Menschen, die in dieser Nation oder dieser Nation angehören, auch viel schlechter. Ebenso werden wahrscheinlich fast alle, die hier sitzen, einen Pass in der Hosentasche haben, der so eine nationale Zugehörigkeit auch ganz konkret festlegt. Und das mit den Pässen, das hört sich vielleicht so ein bisschen hochtrabend an, Dialektik der Nation, aber da geht es darum, und das ist auch wieder so ein bisschen diese Mischung aus Emanzipation und Unterdrückung in der Nation, also es ist so, dass erst die nationalstaatliche Zugehörigkeit macht in den gegebenen Verhältnissen uns zu Rechtssubjekten. Also das bedeutet, jemand, der staatenlos ist, das möchte man niemandem wünschen, weil der einfach eine rechtlose Person tatsächlich ist. Hannah Arendt hat es schon damals in der Zwischenkriegszeit für staatenlose Flüchtlinge deutlich gemacht, dass eben die bloße Eigenschaft, Mensch zu sein, viel weniger vor Unterdrückung und Gewalt schützt, als die Eigenschaft, Mitglied irgendeiner Nation zu sein. Also heißt, es gibt dieses Doppelmoment, dass die nationalstaatliche Zugehörigkeit einem Rechte verleiht, aber das passiert, indem sie einen in dieses Zwangskollektiv integriert und dadurch halt auch gleichzeitig wieder unterdrückt, was in der gegebenen Ordnung eben beides miteinander untrennbar verbunden ist. So, jetzt komme ich schon zum, aber auf jeden Fall zum letzten Teil, zur Kritik des Nationalismus. Also, dass Nationen nicht echt sind, ein Konstrukt sind, ist nichts Neues. Wie schon gesagt, hat es bisher nicht viel daran ändern können, dass die Menschen weiterhin an eine tausendjährige Geschichte der Nation glauben. Es kann hilfreich sein, als Argument nationale Mythen zu dekonstruieren, aber ich sehe das nicht als das Problem an sich an. Außerdem ist mir das auch schon oft in Texten vorgekommen, dass Leute sagen, ja stimmt, die Nation ist nicht echt und suchen aber nach der echten Nation und gehen genauso mit ethnischen Konzepten dann ran. Wichtiger finde ich, die Gewalttätigkeit des Nationalismus zu betonen, die eben auch in jeder Form des Nationalismus steckt, die sich aus verschiedenen Prinzipien eben der nationalen Denkform gründen. Das erste ist Nation als Kategorie sozialer Grenzziehung. So heißt Nationalismus, Nationen können nur in Abgrenzung zu anderen Nationen existieren. Also egal aus welcher Richtung sie kommen und wie offen das Konzept ist, ist das Konzept des Kosmopolitismus, einer Weltgesellschaft, steht im Gegensatz zum Nationalismus. Sonst machen Nationen keinen Sinn, wenn sie nicht sich gegenüber irgendetwas Außenstehender abgrenzen können. Es wird eben immer eine wie auch immer definierte nationale Gemeinschaft bekräftigt und dann sei es eben, ob gemeinsame Kultur, Geschichte angeführt wird oder dann Abstammung. Es wird auf jeden Fall dieses Wir gegen das andere verteidigt. Das kann man auch in den offensten Nationenkonzepten feststellen. Also zum Beispiel die USA, die allein aufgrund ihrer Geschichte, weil sie gegründet wurde von Einwanderern und Einwanderinnen aus vielen verschiedenen Ländern, natürlich gar nicht erst, da gab es nicht viel Möglichkeit, so ein Konzept von ethnischer Reinheit oder sonst was zu begründen. Aber selbst da gab es, es gab rechtliche Regelungen, aus welchen Teilen der Welt pro Jahr wie viele Leute einreisen dürfen, um dieses Mischungsverhältnis aufrechtzuerhalten. Wenn man sich die Grenze von den USA zu Mexiko anguckt, nach Mexiko anguckt, sieht mit den Stacheldrahtzäunen, den riesigen meterhohen Mauern, sieht man eben genauso, dass dieses Ausgrenzungsmoment auch da eben immer vorhanden ist. Was aber nicht heißt, dass man solche Verschiebungen und auch inhaltlichen Transformationen nicht beachten sollte. Also Nationalitätskonzept und damit auch Grenzen der Staatsbürgerschaft sind zumindest in den meisten Teilen der Welt ohne Frage durchlässiger geworden. Was aber eben die Linie der Exklusion also nur verschoben hat. Ich finde, man sieht es an der Europäischen Union eigentlich ganz gut, proportional zum Einigungsprozess der Europäischen Union, also je mehr Länder reinkommen, umso größer werden die Leichenberge der ertrunkenen Flüchtlinge, die irgendwie versuchen, in die Europäische Union reinzukommen. Und die Grenze verschiebt sich halt mal wieder um ein paar Länder. Aber diese Inklusion geht gleichzeitig immer einher mit einer Exklusion. Und auch nichtsdestotrotz, dass viele Staatsbürgerrechte offener geworden sind, verläuft die Konstruktion des Wir in Abgrenzung zum anderen weiterhin in der Regel nach Abstammung und Herkunft. Das ist weiterhin das Hauptunterscheidungsmerkmal. Ein paar Beispiele, also sei es das Wahlrecht, was längst nicht nur in Deutschland so ist, dass Leute, die hier seit Urzeiten leben, nicht wählen dürfen, obwohl sie ja eigentlich Teil der Gemeinschaft ist, die von diesen Wahlen konkret betroffen sind. Gleichzeitig sind Leute, die aufgrund von Geburt die Staatsangehörigkeit besitzen, die können seit 40 Jahren in anderen Ländern leben, überhaupt nicht betroffen sein davon, was hier Regierungen national machen und haben trotzdem Wahlrecht und können dann per Briefwahl mitentscheiden, wie hier die politische Situation aussieht. Deutschland ist natürlich immer so ein schönes Negativbeispiel, dass auch nach der Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes 2000 das Jus sanguinis, also heißt das Blutsrecht, immer noch Teil des deutschen Staatsbürgerschaftsgesetzes ist, was lediglich so ein bisschen durch das Territorialprinzip ergänzt wurde, aber genauso diese Diskussion, dass die Leute sich jetzt entscheiden müssen, wenn sie volljährig werden, ob sie nun Deutscher oder Türke sind, zeigt ja eben auch die Bedeutung, die die Abstimmung weiterhin besitzt. Gleichzeitig, mal weg von so rechtlichen, politischen Regelungen, ist es so, dass eine Staatsangehörigkeit in keinster Weise gleichgesetzt wird mit nationaler Angehörigkeit oder Zugehörigkeit. Also sei es Wortschöpfungen wie der deutsche afrikanische Herkunft oder der Türke mit deutschem Pass, die einem überall ja wieder entgegentreten. Und tatsächlich erst neulich habe ich mitbekommen, dass das Bundesministerium für Familie und Bildung, Bildung und Familie, dass die bei Anträgen oder grundsätzlich in ihren Statistiken auch die Unterscheidung machen zwischen Staatsangehörigkeit und nationaler Angehörigkeit. Also das ist also auch offiziell wird das unterschieden. Auf Anfragen oder Kritik wurde gesagt, naja, das ist, weil viele Leute sich nicht mit dem Staat identifizieren und deswegen soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, auch noch ihre nationale Zugehörigkeit, aber heißt also auch da ist Nation auf jeden Fall ethnisch bestimmt. Naja, und diese Transformationen sind oft eben auch nur oberflächlich, also heißt, anstatt von Rasse wird jetzt von Kulturen oder Kulturkreisen gesprochen, anstatt von reinem Blut werden eben Sprachquoten im Radio gefordert oder sich für eine Leitkultur eingesetzt. Und anstatt Menschen als Ausländer zu bezeichnen, heißt es jetzt Menschen mit Migrationshintergrund und dabei wird ausgeblendet, dass wir den tatsächlich alle haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch weiterhin einen rein völkischen Nationalismus, der nicht wenig Bedeutung besitzt, was man zuletzt eben bei Sarrazin und seinem Buch Deutschland schafft sich abgesehen hat. Ich weiß nicht, wer sich das mal angetan hat, dieses Buch. Das ist tatsächlich einfach ein völkischer Endzeitroman. Das letzte Kapitel ist Deutschland in 100 Jahren, ein Traum und ein Albtraum. Und er argumentiert nicht mehr mit nützlichen Migranten für die deutsche Wirtschaft, sondern er argumentiert rein mit Geburtenraten und dass die Deutschen ja aussterben, wenn die jetzt nicht mehr Kinder kriegen und so weiter und so fort. Also das gibt es auch weiterhin. Und diese geforderte Homogenität, die ist eben ein weiterer Grund für Gewalt. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ethnisch homogene Nationen eine negative Utopie sind. Also das bedeutet, in der Geschichte gab es die einfach niemals. Es wurde zu Genüge unter Einsatz brutalster Gewalt versucht, ethnisch homogene Nationalstaaten herzustellen. Bloß hat das nie funktioniert und diese vermeintlich objektiven Kriterien, die angeführt werden, also gemeinsame Sprache, Kultur, Herkunft, Vergangenheit, waren in keinem Fall allen Angehörigen der Nation gemeinsam, weil es einfach keine objektiven Merkmale zur Bestimmung der Nation gibt. Also dass die meisten Merkmale, selbst auch Sprache und sonst was, sind immer, es ist eine subjektive Entscheidung, wo die Menschen sich da verorten. Eric Hobsbawm hat mal die Kriterien, die eben angeführt werden für eine nationale Zugehörigkeit, als so verschwommen, wandelbar und mehrdeutig bezeichnet, dass sie als Anhaltspunkte zur Orientierung ebenso nutzlos sind wie Wolkenformationen zur Orientierung von Reisenden im Vergleich zu Wegzeichen. Und ich denke, das stimmt auf jeden Fall. Und das Gleiche gilt eben für vermeintlich medizinisch, wissenschaftlich nachweisbare Kriterien, wie es bei der rassistischen oder biologistischen Charakterisierung von Nationen der Fall ist. Auch da wurde nachgewiesen, ich glaube, es war in den 70er Jahren, dass eben die genetischen Unterschiede, wenn man überhaupt da so rangehen möchte, ich denke, da fängt das Problem schon an, aber wenn man das macht, dass sie innerhalb dieser national oder rassisch definierten Gemeinschaften die genetischen Unterschiede viel, viel größer waren als zwischen diesen Gemeinschaften. Und jetzt ein bisschen vulgäres, aber trotzdem sehr schönes Zitat als Kritik an biologische Abstammung, wenn sie als Kriterium angeführt wird, von Franz Schandl, einem österreichischen Wissenschaftler. Die Menschen sind Ausgeburten, keine Eingeborenen. Die Abstammung ist nichts anderes als ein rassistischer Mythos. Der bornierte Nationalist würde sich wundern, wüsste er, wer durch die Jahrhunderte alles für ihn in der Gegend rumgevögelt hat, damit er in seiner konkreten Existenz überhaupt erst zu sich kommen konnte. Ekeln müsste ihn vor diesem Potpourri der Völker und Stämme, der Nationalitäten und Religionen, die ihn da ganz unabsichtlich kreierten. Der rassistische Biologismus blamiert sich schon an seinen Experimentplan. Das würde man gerne Sarrazin um die Ohren hauen, dieses Zitat. Ein weiterer Punkt, wo es dann um die Unterdrückung weniger nach außen als nach innen geht, noch zum Abschluss, ist Nation als Zwangskollektiv. Also heißt, es ist eben kein Akt freier Entscheidung, sondern man wird da reingeboren oder man wird da ausgegrenzt, aber man kann sich nicht entscheiden, ob man dazugehören möchte oder nicht. Ein Problem, was auch damit verbunden ist, was ich schon ganz am Anfang genannt hatte, mit dass Völker und Nationen als handelnde Subjekte wahrgenommen werden und nicht die einzelnen Menschen. Und das geht leider bis einher in die linken Bewegung, ist eben, dass auch Solidarität meist nicht mit Menschen, sondern mit Völkern gefordert wird. Unabhängig der Machtverhältnisse und repressiven Strukturen, die möglicherweise vor Ort bestehen. Also das ist dann vor allen Dingen im, ich sag mal, klassischen Antiimperialismus der Fall, wo dann unterdrückte Völker den imperialistischen Staaten gegenübergestellt werden und was so intern an sozialen Konflikten abgeht, was mit den Einzelnen ist, die vor Ort um Befreiung, individuelle Befreiung, gegen hegemoniale, repressive Strukturen kämpfen, das wird komplett ausgeblendet und es wird ihnen im Grunde dadurch die Solidarität versagt. Also ein Beispiel aus dem letzten Jahr fand ich, wo mit Unterstützung von manchen Bundestagsabgeordneten und Abgeordneten der Linkspartei dieses Pamphlet rausgehauen wurde, wo Solidarität mit den Völkern Irans und Syriens gefordert wurde. Und da wurde, Zitat, auf das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten gepocht, was die repressiven, unterdrückerischen Strukturen vor Ort komplett ausblendet. Und ja, wie schon gesagt, den Menschen vor Ort, die darunter leiden, wird die Solidarität entzogen. Ganz aktuell, was mich auch so ein bisschen geärgert hat, am 1. Juni, wo ja auch in Frankfurt die Blockupy-Demo war, die so massiv angegriffen wurde von der Polizei, da gab es ja in ganz Europa Demos gegen die Troika. Bis auf Deutschland fanden die in den meisten Staaten Europas unter dem Motto statt, vereinte Völker gegen die Troika. Und da auch so wieder dieser Punkt, was einfach diese ideologische Wirkmächtigkeit aufzeigt, weil es ist ein internationaler Charakter der Krise. Es gibt überall die Berichte, wie viele Menschen gerade in andere Länder gehen, um da noch einen Job zu finden. Also heißt, es betrifft die Leute unabhängig davon, auch wo sie eigentlich gerade leben. Also aber trotzdem kommen die Leute nicht davon fort, dann nicht vereinte Menschen gegen die Troika oder vereint gegen die Troika, sondern es muss vereinte Völker gegen die Troika sein. Naja, die Gründe, die ich hier genannt habe, sollen vor allen Dingen zeigen, dass Ausgrenzung, Unterdrückung und Gewalt untrennbar mit der nationalen Denkform verbunden sind. Ich betone das auch so sehr, weil ich schon manchmal nach so einem Vortrag haben mir Leute gesagt, dass es manchmal so klingt, als ob ich den Nationalismus jetzt gar nicht so schlimm finde oder ähnliches. Mir geht es aber tatsächlich nicht darum, ihn nett zu reden, sondern nur seine Widersprüchlichkeit offensichtlich zu machen. Und deswegen finde ich es eben wichtig, bei der Kritik des Nationalismus auch auf dem Schirm zu haben, dass er ideologische Funktionen eben hat, die ich vorhin erklärt habe, und dass er ein elementarer Teil der herrschenden Verhältnisse ist, eben durch die Herrschaftslegitimation, Rechtfertigung des Bestehenden, Sinnstiftung und Welterklärung. Und das wiederum muss ihn zum einen zum Objekt linker Kritik machen, aber gleichzeitig ergibt sich daraus das Problem, dass die Möglichkeiten der Abschaffung dadurch stark eingeschränkt werden, solange die herrschenden Verhältnisse nicht abgeschafft oder verändert wurden. Ich fand das Zitat von Bernd Ohlsendorf noch sehr nett, der von der List des Kapitalismus spricht, der seine Opfer so programmiert, dass sie sich in einem Kräftefeld, das von Identitätsgräben durchsetzt ist, gegenseitig matt setzen. Genau, dass sich das in naher Zukunft ändert, ist eigentlich nicht zu erwarten. Wie ich schon gesagt habe, Globalisierung und Nationalismus verstärken sich eher gegenseitig. Es ist auch weiterhin dieser Prozess der Ethnisierung des sozialen und politischen ist weiterhin festzustellen und vielerorts zu sehen. Ich beschäftige mich auch viel mit Lateinamerika. Da gibt es seit ein paar Jahren zunehmend indigene Bewegungen, die da in den meisten Ländern zweifelsohne unterdrückt werden, die aber jetzt auch so eine nationalistische Argumentation anfangen und einfordern, dass sie als Nation anerkannt werden, um eben auf dieses Recht auf Selbstbestimmung der Nationen zu pochen. Und das ist, glaube ich, dem wenigsten bewusst, dass es gibt im Europaparlament in Koalition mit der Europäischen Grünen Partei gibt es die European Free Alliance. Das sind über 40 Parteien aus allen europäischen Staaten, die sich für die sogenannten Nationen ohne Staaten einsetzen. Es gibt auch verschiedene Regionen Deutschlands, die da mit drin sind, also auch neben Bayern gibt es irgendwie noch ein paar. Und das sind über 40 Parteien und also heißt, wenn die alle Erfolg hätten, dann hätten wir ganz schnell nochmal doppelt so viele Staaten in Europa. Und genau, und dass das sich auch in Zukunft nicht ändern wird oder dass da wenig Hoffnung besteht, besteht eben auch daran, dass jetzt irgendwie der Kapitalismus immer mehr alternativlos erscheint nach dem Ende der Geschichte, wo eben emanzipative Utopien gesellschaftlicher Veränderungen wie Sozialismus, Kommunismus zumindest für die breite Masse als sinnstiftende Identifikationsmuster ausgedient haben. Und dementsprechend, wie ich schon erwähnt habe, suchen die Menschen eher Halt bei vermeintlich alten und bewährten Strukturen, Heimat, Kultur, Sprache, Nation. Ich weiß nicht mehr, von wem das ist, aber irgendjemand hat mal geschrieben, wenn die Menschen schon nicht wissen, wo es hingeht, wollen sie wenigstens wissen, wo sie herkommen. Nun ist die Frage, was tun? Was ich wichtig finde und auch, glaube ich, schon mehrfach erwähnt habe, ist eben die Widersprüchlichkeit des Nationalismus anzuerkennen, was eben nicht heißt, zu sagen, der ist jetzt gar nicht so böse, sondern eine Kritik muss zeigen können, dass er trotz seiner demokratischen Elemente und trotzdem, dass er auch Instrument von Befreiung war, dass er eben stets auch gewalttätig und ausgrenzend ist. Eine Kritik muss genauso die ideologischen Funktionen berücksichtigen, um zu verstehen, was der Kapitalismus, was der Nationalismus den Menschen eigentlich gibt. Und was sie dazu bringt, so verzweifelt an ihm festzuhalten und eben dafür sich auch aufzuopfern, zu töten und zu sterben. Und ganz wichtig finde ich, dass die Kritik sich den aktuellen Erscheinungsformen anpassen muss. Also heißt, sie muss diese Transformation im Blick haben, die Nationalismus durchmacht, und sie muss genauso flexibel sein können wie der Nationalismus, da sie sonst ihr Ziel verfehlt. Und das könnte auch gleich ein Einstieg in die Diskussion sein. Es gab ja in Deutschland, auch gerade in linken Kreisen, sehr viel Diskussion über, wie geht man jetzt mit diesem Fußballpatriotismus um seit 2006, der da so extreme Ausformungen angenommen hat. Da gab es dann ja auch Antinationale versus Antideutsche und diese ganzen Diskussionen. Tatsächlich denke ich, dass es wichtig ist, dass man nicht so tun sollte, als ob sich seit Rostock-Lichtenhagen nichts geändert hat im nationalen Denken der Menschen. Weil man sonst die Realität verkennt, die nämlich mittlerweile auch so aussieht. Und aus ganz persönlicher Erfahrung, als ich in jungen Jahren politisiert wurde, war es klar, dass bei Auseinandersetzungen mit Nazis man auf migrantische Jugendliche hoffen konnte und die standen sofort auf der Seite. Ich musste während der WM 2006 eine andere Erfahrung machen, da habe ich im Hausprojekt gewohnt und ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, als Deutschland im Finale gegen Italien verloren hat, wenn ich das jetzt nicht falsch erinnere, auf jeden Fall war es in unserem Hausprojekt, hing halt so viele Transparente mit Deutschland an Schienbein treten und diese ganzen Sachen. Und dann stand ganz schnell so ein bunter oder in Anführungsstrichen multikultureller Mob in Deutschland-Trikots bei uns vom Haus und hat Transpis abgerissen und verbrannt und wollten uns auf die Schnauze hauen. Und ich denke, eine Kritik am Nationalismus muss eben auch anerkennen, wie er sich verändern kann und dass er eben, was ich auch schon heute erzählt habe, dass es problemlos möglich ist, dass er auch andere Bevölkerungsgruppen integriert, was aber eben nichts an seinem ausgrenzenden, gewalttätigen Charakter ändert. Um mal ein bisschen provokant zu sein, wenn möglicherweise in 10 Jahren ein multikultureller, aber sich gerade deutsch fühlender Mob ein Flüchtlingsheim mit, sagen wir, Vietnamesen angreift, dann muss eben eine linke Kritik am Nationalismus auch darauf reagieren können und nicht dastehen können, ihr seid alles Nazis, weil das ist eben zu verkürzt. Insofern denke ich, ja, inhaltliche Transformation anerkennen, aufzeigen können, warum Nationalismus in all seinen Formen gefährlich und gewalttätig ist und warum er eben einer freien Gesellschaft im Weg steht. Und das war es jetzt von mir. Hier ist noch ein bisschen Literatur.